Käse vor Podcast, eine Käse vor Live-Produktion. Der krasseste Podcast, den keiner hört. Dafür mit vier Talkmastern. Hallo und herzlich willkommen. Das ist schon die 6. Folge Kracker Shit, oder? Schon. Bisschen. Ich wusste nicht, dass du gleich mit uns redest. Ja, ich wollte ja mal so einen offenen Gesprächseinstieg mal versuchen. Mega gut geklappt. Hat ja schon mal gut geklappt. Ja. Thilo ist am Start, Finn ist am Start, Simon ist nicht am Start. Und ich kann vielleicht gar nicht so richtig sprechen, weil ich gerade viel zu scharf gegessen habe. Weil ich so eine zu Weihnachten. Oh ja. Ui, wen hast du denn verlascht? Frohes Neues. Übrigens. auf der Weihnachtsfeier. Auf der Weihnachtsfeier passieren immer Sachen. Aber ich habe so Pesto-Gläser geschenkt genau, bekommen. Und das eine davon ist ja irgendwie, wie heißt das? Irgendwas mit Diavolo, bla. Und das sollte halt scharf sein. Und ich dachte so, ja, okay, das ist halt ein bisschen schärfer als so Pesto, was man normalerweise kennt. Und das war ultra scharf. Shit happens. Und ich dachte so, bisschen was kann ich ja auch ab. Nur jetzt nicht so die Pussy in Sachen Schärfegrad. Aber es war schon ein bisschen krass. Du hattest so quasi das Verhältnis. Also ich habe es mit Nudeln gegessen. Du hattest auf drei Nudeln brauchtest du einen Schluck Milch quasi. Das ist gar nicht mal so gut. Braucht man so für so eine Portion doch ein bisschen länger. Ein bisschen viel Milch dann irgendwie, ne? Wie viele Packungen hast du leer gekriegt dann? Nee, ich habe kleine Schlücke genippt. Ach. Krass. Ich habe gar keine Milch mehr zu Hause. Schon. Ich habe da keine Zeit für Milch zu kaufen. Oh, ich habe Milch zu Hause, aber ich habe keinen Bock, meine Müsli-Schüsseln abzuwaschen. Deswegen gibt es morgen früh Bäckerbrot. Also Brötchen beim Bäcker. Okay. Sag's live. Ja, du hast keine Zeit für Milch? Nee, keine Ahnung. Also im Zweifel vergesse ich die halt und denke da dann an zwei Tage dran oder so. Und dann habe ich es meistens morgens immer so eilig. Ja, weil deine Mitbewohner keine Milch? Nee, der eine ist vegan und die andere ist laktoseintolerant. Oh. Nice. Das ist nicht so die beste Kombi. Die Milch-WG auf jeden Fall. Ja. Ja, und deswegen irgendwie, ich hatte noch eine über Weihnachten hier anscheinend im Kühlschrank stehen. Ich habe die dann lieber weggekippt, weil ich ein bisschen Angst drum hatte. Ja, same. Deswegen bin ich auch auf Haarmilch umgestiegen, weil ja, also ich sonst alleine nicht rechtzeitig eine Packung Milch auskriege. Ja, genau, das sowieso. Also ohne Haarmilch geht gar nichts. Aber auch bei Haarmilch, wenn die 4 Wochen im Kühlschrank steht, traue ich mich dann auch nicht mehr. Oh, ich habe 9 Male für Milch, die bestimmt schon länger als 4 Wochen im Kühlschrank steht. Krass, okay. Aber die esse ich auch nicht mehr. Ich trinke die nicht mehr, aber essen kann man die bestimmt halt. Kannst Strom durchschicken und dann fängt es an zu leben oder so. Ja. So ein Blitzeinschlag. Ja, geil. Muss ich mal versuchen. Nee, ich weiß gar nicht. Also unser Kühlschrank ist sowieso so ein Mysterium für sich. Also er ist jetzt nicht furchtbar so. Ich finde unser Kühlschrank. Darfst du mittlerweile da auch eigene Sachen reinpacken? Ja, ja, doch. Also ich habe auch so ein. Also, mein Mitbewohner hat so 2 Regale für sich. Dann meine Mitbewohnerin hat und eins für sich. Und in dem von. Nee. Und in dem von ihr habe ich noch so. Stehen noch so 2 Sachen von mir oder so. Boah. Und dann habe ich vielleicht nochmal so eine Packung Tomaten oder so in dem. Im Gemüsefach und mein Parmesan ist in der Tür, aber ansonsten war es das. Oh, der Herr hat Parmesan in der Kühlschranktür. Ja, natürlich. Aber sonst halt nicht. Okay, geil. Dann gibt es jeden Tag Tomaten mit Käse. Ja, ich doch. Nee, oder halt nicht, weil ich in der Uni esse oder so. Ja. Ich war vorhin schon richtig nice. Oh, das kann ich erzählen. Ich wollte mit 2 Kommilitonen Bier kaufen, weil, keine Ahnung, jetzt ist mal heute nicht mal ganz so stressig wie sonst. Das kann man ja auch mal feiern. Kriegst du schon Bier? Ich darf schon Bier trinken, ja. Also, aber auch nur, wenn meine Mama mir das Ja, erlaubt. okay. Die habe ich Mit vorher nochmal Notizzettel angerufen. schön zum War aber Getränkemarkt. okay. Ja, genau. Genau. Die haben mich auch scharf angeguckt da, aber auf jeden Fall sind wir dann nicht zur Rewe gegangen, sondern oder zu einem anderen Naja, ist tollen wichtig, dass wir das hier Supermarkt. sagen. Es ist wichtig, ja, genau. Sondern ins Kaktus, das ist so eine Bar, Schrägstrich, nee, Club ist es nicht, ich würde sagen Bar, Kneipe, die irgendwie immer auf hat. Also, wenn nichts auf hat, das Kaktus schon. Da haben wir dann Weizenbier getrunken, weil heute Weizentag war Ach, für krass. 2,30 oder so das Glas. Also einen halben Liter ist schon gut. Dann haben wir mitgekriegt, dass da am Nebentisch so ein paar Jungs Essen dann geliefert bekamen, obwohl die in dem Ah, Lokal gar kein okay. Essen ausgeben. Die haben so einen Deal mit der Dönerbude nebenan. Dann kannst du halt rübergehen. Kannst dir was bestellen, sagst, ja, ich sitze im Kaktus und dann bringen die Tut das das nicht rüber, das ist weh? voll geil. Und dann haben. Ach, normalerweise Wow. Kaktus. Haha, sorry. Oha. Aber wir hatten hier Stimmt. bis jetzt so wenig Witze. Wirklich so. Die Ja. sind ja auch einfach nicht lustig. Kommt vielleicht dazu. Auf jeden Fall haben wir die dann gefragt, was sie denn da essen würden. Und das war dann das Sparmenü Christian. Das Sparmenü Christian steht nicht auf der Karte bei dem Dönerladen, sondern das kannst du einfach nur so bestellen. Und dann haben wir das halt bekommen. Das war eigentlich ganz geil. Das war halt so ein längliches Brot und das war gefüllt mit so Dönerfleisch und so Zwiebeln drauf und dann dazu so Tzatziki, Schrägstrich Creme Pêche, keine Ahnung, was es war. Also Gyros-Pita mit Dönerfleisch. Keine Ahnung, von mir aus. Und dann Pommes und so einer scharfen Soße und das Ganze halt irgendwie für 4 € oder so. Und es war richtig viel und wir haben es zu dritt geteilt und wir sind alle satt geworden. Das war mega geil. Na Ja, gut, das war also wenn die genauso sick. essen wie du, ist das keine Kunst, solche Preise zu Hallo, kriegen. so wenig esse ich nicht. Aber warum Wir heißt hatten es jetzt auch nicht Sparmenü krass Hunger. Christian? Weiß ich nicht. Das war so der Witz einfach. Ich fand es vor allen Dingen witzig, dass es halt so ein Insider-Tipp ist, dass es nicht auf der Karte Okay. draufsteht. Aber ich dachte, dann gäbe es so irgendwie, das wäre das Konzept des Ladens, dass dann irgendwie auch noch Sparmenü Thorsten, Ja, Jürgen, müsste Peter, man eigentlich mal Detlef. ausprobieren, ob es noch andere Sparmenüs gibt. Ja. Einfach so just for the try. Lolz. Just for the lols, okay. Ja, es war auf jeden Fall ganz geil. Und dann hatte mein Kommilitone nach 3 Weizen Bier, die ein, gut, der ist Bayer, aber trotzdem hatte die 0, nichts geäxt. Ja, wenn es da noch Und Weizen dann hat ist, er dann noch ein ist er als bisschen. Bayer da sowieso gut am Start. Genau, eben. Und war ja nicht mal eine Maß, sondern nur eine halbe, deswegen geht er sowieso weg wie. Seidling oder irgendwie sowas. Ne, Seidebacher. Seidler. Auf jeden Fall sind wir dann noch zu Rewe und haben ein bisschen Vino gekauft und uns dann noch in der Uni gegönnt. Und Jo. dann werde ich auch bald nach Hause und ja, mittlerweile ist der Alkohol wieder raus, aber vorhin ging es mir ganz gut. Ja. Krass, die feinen Herren haben sich Wein gegönnt. Ja, für 2,50, das ist dann halt nicht mehr wirklich fein. Ja, das ist so. Ich meine, ich finde es bei Wein tatsächlich so Fein-Schrägstrich-Wein. Billigwein ist so quasi das Loweste, was du machen kannst. Ich finde es nicht weit weg Ja, von ist wirklich so. irgendwie sich so diese kleinen Biere zu kaufen, ob das jetzt Herforder oder Astra ist oder whatever. Und das Ja. dann verglichen mit dem. Mit den krassen Höhen, diese elitären Rotweintrinker, das ist schon echt krass irgendwie. So Wein Das aus ist dem echt krass, ja. Tetrapack Aber versus, ich. keine Ahnung, in die, wie hoch geht das? Wie teuer ist der teuerste Wein? Keine Ahnung. Also, hier kannst du mehrere tausend Euro pro Flasche Ja, auf zahlen. jeden Das ist Fall. wirklich abnormal, ja. Und dann schmeckt er auch noch nach Korken. Ja. Deswegen kaufe ich Wein mit Schraubverschluss. Die können wenigstens in der Korken schmecken. Okay. Wir waren im Restaurant und den kennen meine Eltern ganz gut und oder den Besitzer und der hat uns auch mal eine eine Weinkarte von einem Restaurant auf Mykonos gezeigt und da gab es auch Weine für mehrere tausend Euro die Flasche. Why not? Why not? Oh, heute geht's ab. Kaum ist Simon nicht da. Wird's lustig. Nee, aber hier in Hamburg, wenn wir auf Seminaren waren, da gab es auch so eine, da waren wir mal in einem Hotel, bestimmten Hotel und da gab's, da gibt es in der Nähe auch so eine ganz kleine Kneipe, das ist wirklich nur so ein Eckraum eigentlich. Und daneben an ist auch so eine ganz kleine Dönerbude slash Pizzabude. Ich weiß gar nicht, was sie überhaupt genau machen. Ich glaube, Pizza kann man das noch nicht mal nennen, aber da konnte man sich dann halt auch was holen und dann damit reinnehmen. Das ist auch ganz Ja, witzig. cool. Ja. Ja, das war aber auch das Spannendste von meinem Tag. Ansonsten war dieser Tag extrem unproduktiv. Ich war einfach super unmotiviert. Bin erst um 12 in der Uni gewesen oder so. Weil wir gestern eine große Oh. Abgabe hatten und keine Ahnung. War die Luft einfach ein bisschen raus heute. Ja, aber da kann man sich auch mal gönnen. Kann man sich mal gönnen, Bisschen ja. Wein, bisschen Tomaten, bisschen Parmesan, Käse. Mal Avocado oben drauf und passt. Ui, ui. Ui, Guacamole. Ich hab noch was Ja, Lustiges am Start, wenn ihr gerade nichts einwerfen wollt noch. Und zwar kann ich dazu auch ein bisschen ausholen. eine Asterin Das können wir auch. einwerfen. Oh! Gerne. Weil mir die Situation hier nämlich gerade auch ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, um eine krasse Transition zu haben. Es ist halb witzig, halb nervig und das waren schon halb und halb, das heißt, mehr kann man da gar nicht aufzählen. Nämlich haben wir hier im Studentenwohnheim eine Warnung bekommen, und zwar die letzte Mahnung. Wir haben hier unterstützende Reinigungskraft, die halt einmal in der Woche für 20 Minuten vorbeikommen und die Böden wischen. In den WGs oder wie? Genau. Aber nur im öffentlichen Bereich. Ja, genau. Ja. Im Bad und in der Küche und im Flur. Und die hängen öfters mal irgendwie einen Zettel wohin, wenn sie die wo nicht putzen konnten, angeblich, weil das da zu krass zugestellt ist. Das heißt zum Beispiel auf der Ablage vor den Spiegeln stehen halt Shampoo oder Seife oder Zahnpflegeutensilien. Und natürlich stehen die da und dann kann man da leider nicht putzen und bla bla. Und die haben uns die letzte Mahnung hingehangen, in der sie uns ein letztes Mal darauf hinweisen, dass es bei uns hier viel zu krass zugemüllt ist. Und es war hier schon, ist hier wirklich nicht so ordentlich. Aber das Witzige ist halt, wir haben direkt die letzte Mahnung bekommen. Es gab keine erste, keine zweite, keine x-te Warnung. Wir haben direkt als erstes die letzte Warnung bekommen. Und dann haben wir hier ein bisschen aufgeräumt in den Regalen und sowas, ein bisschen ausgemistet. Und ich habe sehr viel geilen Scheiß gefunden. Unter anderem Bier, ungeöffnetes Bier aus dem Jahr 2014. Das Ablaufdatum ist irgendwie März 2015. Es hält sich ja ungefähr so ein Jahr, oder nicht? 2014 wäre, glaube ich, ein ganz guter Jahrgang, oder? Ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe es heute weggekippt. Und es ist so eklig. Und vor allem ist es ja so, wir haben die letzte Warnung jetzt bekommen. Und das stand da halt. Seit 2014 muss es da rumstehen. Das heißt, jemand muss ausgezogen sein und hat sein Bier hier gelassen. Also das Bier stehen lassen ist halt schon eigentlich Das ein ist schon, das ist ein strafes Verbrechen. Werk, Und dann ne? Ist wirklich so. 2014 und uns dann dafür quasi die Schuld zu geben, dass in den Regalen hier noch ungeöffnetes Trinken rumsteht, finde ich irgendwie auch ein bisschen dreist. Und jetzt habe ich noch was gefunden. Es kann auch sein, dass das jetzt komplett unlustig wird, aber ich habe hier noch so einen ungeöffneten Briefumschlag. Ein Brief von E-Plus an jemanden, der hier überhaupt nicht mehr wohnt. Das heißt, dieser Brief muss auch schon ein bisschen älter sein, der ist komplett vergilbt. Und ich würde euch gerne mitnehmen auf eine Reise und wir öffnen diesen Brief einfach mal gemeinsam. Alles Super, klar. ich bin gespannt. Vielleicht wird es auch. Muss noch Trommelwirbel dann rein Ja, alles klar. schneiden, Mit Soundeffekts hier um sich schmeißen. wahrscheinlich eine Ja, wahrscheinlich wird es mega. Rechnung. Uninteressant. Aber es ist viel, viel Papier drin. Ich sage den Namen hier mal aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht. Artenschutz. Artenschutz. Damit wären wir wieder bei deiner Milch. Oh, krasser Ja. Scheiß. Das ist ja gar nicht so. Ja, hau raus jetzt. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, zum Ausgleich der Aufladung Ihrer Prepaid-Karte erteilten Sie uns eine Einzugsermächtigung. Die letzte Lastschrift wurde nicht eingelöst. Erfolgte die Oh. Rücklastschrift wegen mangelnder Kontodeckung oder durch ein Versehen des Geldinstitutes, beträgt die Bearbeitungsgebühr ganze 4 Euro. Die Nutzung der Auflade als Lastschrift wird für Sie gesperrt. Ihnen stehen alle anderen Auflademöglichkeiten sowie Nutzung der Prepaid-Karte weiterhin zur Verfügung. Spannend, Bitte ja. überweisen Sie den fälligen Betrag. Ja, aber es ist ja gar nicht so unspannend. Ja, ich habe jetzt nicht so viel Das war gelacht, eine ehrlich Rechnung. gesagt, aber. Ja, es ist schon. Es ist. Ja, also Es war hier die schon Tatsache, dass die Antiklimax, aufgemacht aber wurde, das ist ja ein bisschen. Also, es ist ist schon nicht ein so bisschen ein. lustig, ja. Also, lustig geht so, aber es ist ja schon auch wieder eine Rechnung, die nicht bezahlt wurde, tatsächlich. Aber es ist tatsächlich aus dem. Vom 16.10.2014. Also aus dem gleichen Jahr wie Schön. das Aber Bier. seit wann stellt man Rechnung für Keine Ahnung. Prepaid-Karten aus? Ich glaube, das ist einfach die Lastschrift-Einzugsermächtigung. Ja. Wahrscheinlich, jetzt ergibt das alles einen Sinn. Der Name ist, glaube ich. Er wollte Geld aufladen und hat gesagt, es sieht mal ab von meinem Konto, das ging ja Wahrscheinlich hat nicht. sie irgendwie mehrere von diesen Briefen bekommen und dachte sich so, Scheiße, ich muss das Land verlassen, bevor das hier irgendwie eskaliert. Hat alles stehen und liegen lassen, inklusive noch 4 ungeöffneter Biere und ist direkt abgehauen. Aus dem Land, aus der Wohnung. Ja, hätte ich, glaube ich, Gut, genauso dann kann man gemacht. das mit den Bieren auch fast so Ja. zeigen. Ja, ja, wenn man irgendwie Staatsfeind Nummer 1 wird, dann darf man auch ein Bier stehen lassen, aber. Ja. Muss er auch in eine ecuadorianische Botschaft wie Assange oder wie heißt? Der ist jetzt Ecuadorianer. Ach so, Der hat doch der die von Staatsbürgerschaft WikiLeaks? angenommen. Julian Assange. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Na gut. Ja, aber da gibt es ja viele. Wie heißt Gérard Depardieu ist doch auch Russe. Aber hat Gérard Depardieu auch irgendwas geleakt? Irgendwie, wie man wirklich dick wird? Oder wie? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich glaube, der hat ziemlich viel Bullshit gelabert oder so. Und Ja. war mit Frankreich nicht mehr so zufrieden und dann ist er abgehauen nach Russland. Hat einfach das Geheimrezept der Maggi-Würze verraten oder so. Ja, der hat auch Obelix gespielt, wahrscheinlich irgendwie Ja. Zaubertrank geleakt. Das ist natürlich Alter, wenn bad. der jetzt den Zaubertrank von den Galliern an die Russen bringt, scheiße. Und die verkaufen das bestimmt an die Römer. Und die kommen zu neuer Macht und dann geht's richtig, richtig steil. Ja, und alles nur wegen Ja, nur Gérard Depardieu. Mussolini war da nicht so beliebt, ne? Bei den Russen? Mussolini war nicht so beliebt bei den Russen, oder? Ich Ich glaube, der weiß war nicht so richtig geil beliebt nicht irgendwo. genau. Ne, das stimmt. Wahrscheinlich. Gab es nicht sogar, dass Neonazis irgendwie. Kann sein, dass das kompletter Bullshit ist, aber ich habe, glaube ich, gehört von irgendeiner Neonazi-Pizzeria oder sowas, die Was? dann Pizza Mussolini angeboten haben oder so. Ich dachte, Pizza in Hakenkreuzfarben oder so, aber gut. Aber hat Hitler und Mussolini nicht auch verfeindet? Erst Nee, nicht, erst glaube nicht. ich. Und Genauso dann. Nee, Stalin erst und nicht, das Hitler waren weiß doch ich. auch erst Stimmt, Feind. die hatten auch so einen Pakt. Ja. Und Ja, dann hat die einer Fans waren, weiß zugepackt. ich nicht. Oh, na, Hahaha. es wird lauer. Oha. Pittlauer, okay. Ja. Ja, so ein bisschen. Sehr viel. Und es war auch noch nicht mal so richtig high irgendwie. Ich hatte mir von Toll. diesem Brief hatte ich mir irgendwie mehr erhofft. Also ich bin nicht Ja, komplett das stimmt. enttäuscht, aber schon so ein bisschen. Hast du noch irgendwas Schönes gefunden? So Geburtstagskerzen. Waren die auch abgelaufen? Keine Ahnung. Die waren auf jeden Fall schon mal angezündet. Ich dachte, Ja, alle okay. weggeschmissen. Das gehörte Malta eh alles und der konnte sich noch nicht mehr daran erinnern, Wahrscheinlich. dass er es da reingestellt hat. Nee, aber. Haben dir deine Eltern zum Einzug nochmal abgelaufenes Bier geschenkt Ja, und auf du hast es jeden einfach vergessen? Fall. Sind ins Regal gestellt und verdrängt. Nee, Wie aber. lange wurde es jetzt da? 3 Monate? Genau. Aber da waren noch ganz viele andere leere Flaschen. Und ich dachte Ah, so, okay. krass, wir sind reich. So, ich bringe das alles irgendwann zum Rewe und dann. Oder wo auch immer ein Pfandautomat Aber steht. es war Altglas. Ja, also es waren sehr viele Pfandflaschen, aber das bringt ja voll nichts. Ich verstehe auch nicht, warum Dosen mehr Pfand bringen irgendwie als Glasflaschen. Also ich bin im Endeffekt, haben mir, und das waren echt relativ viele Flaschen, hat es mir irgendwie einen Profit von 1,42 € gebracht. Es war so enttäuschend, wie Bringen Dosen hier, mehr? ich dachte Ja, hier, bring Dosen bringen wie viel? 25. Ja, irgendwie sowas. Ja, und Pfandflaschen doch auch, Nee, oder nicht? aber Glas nicht. 8. Nur für Glas. Ach, bei Glas, okay. Ich dachte jetzt aber bei Plastik doch auch Ja, 25. genau. Oder bin ich jetzt Nee, ich glaube bei Plastik auch vollkommen. 25, ja. So wie die Ja. gute, ich sag jetzt ihren Vornamen einfach. Deja Nira, die, bei der ich gedacht hätte, sie steht jetzt voll krass bei ihrem Handyanbieter in den Schulden und das wäre voll der Skandal, aber auch sie schuldet Medion Mobile nur 9 Euro. Falls du das hörst und noch nicht irgendwo jetzt nach Kanada ausgewandert bist oder sowas, vielleicht wird es mal Zeit. 9 Euro. Du mit Inflation und Ja, Zinsen, ne? stimmt. Also. Vielleicht sollte man so in abgelaufene Handyrechnungen investieren, statt. So ein Kassenunternehmen für Handyrechnung Ja. aufmachen. Ich investiere jetzt in Prepaid-Karten. Ja, klingt nach einem safen. Safe auf jeden Fall. Aber die kannst du ja nur selber nutzen. Du musst ja jetzt bei Prepaid-Kartenkäufer immer deinen Personalausweis und sowas vorzeigen, ne? Also die müssen ja die Ja, Daten stimmt. aufnehmen. Mittlerweile. Das heißt, verkaufen wird dann auch schwierig. Ja, ich überlege mir was. Stille. Also Ja. alles weggeschmissen. Meine Kollegin hat sie jetzt auch letztens, Quatsch, was heißt letztens, aber die hat heute ihre erste SIM-Karte gekriegt für ihr erstes Was? Handy. Wie alt ist deine Kollegin? Ja. Switch. Entweder, warte, lass mich raten, 6 Mitte oder 50. okay. Ja, knapp dran. Krass, das Hä? ist schön. Und Und das was wollte ich hatte nochmal die nachfragen. davor? So Walkie-Talkies oder so? So für jeden Kontakt so eins. Festnetz. Achso. Nicht Festnetz. Also, nee. das finde ich tatsächlich beeindruckend, dass, also so gar kein Handy. Nicht mal so ein Knochen, so. Ja. Krass. Zumindest hatte sie nie eine Handynummer angegeben. Und, aber jetzt gleich iPhone 10, oder? Go big or go home. Nee, Huawei P9, glaube ich. Lite. Weiß nicht, was das genau ist, aber irgendein chinesisches Teil. Hat sich erstmal aus China direkt liefern lassen. Dauert nur 7 Wochen. Ja, dann. Kann man Kann machen, man ne? machen. Ist auch Hätte ja auch Bock, so halt so lange zu warten. Qualitätsmerkmal, wenn es direkt aus China kommt. Ja. Es kommt ja alles sowieso aus China, deswegen. Ja. Stimmt auch wieder. Leute, wir haben hier seit. Ich habe erst überlegt, ob ich überhaupt sage, dass sie Silvester und Weihnachten schon war. Weil wenn wir nämlich, Ja. wenn wir aufnehmen, zeitliche Angaben machen, dann fällt irgendwann auf, dass wir bis jetzt noch keine einzige Folge quasi hochgeladen haben und die alle erst vorproduziert Oh sind, shit. bis Simon ein Logo hat. Lol, das schneidest du jetzt raus, Nee, oder das lasse ich jetzt drin. Als Meta-Ebene. was? Okay. Also es ist nach Silvester, aber wir sagen nicht, welches Jahr. Genau. Genau. Eigentlich sind wir. Also, Boah, eigentlich habt sind ihr das? die Biere aus 2014 auch noch gar nicht Die sind vor einem abgelaufen. Monat abgelaufen. Genau, Boah, habt ihr oder gehört? Hier, Irak soll jetzt hier von, die Amis wollen jetzt Irak invasieren. Invaden. Wie nennt man Wo hast du das? das denn gehört? Hä? Hä? Durch die hier, im September war noch Ach diese so. Terroranschläge. Einen Gag habe ich nicht gecheckt. Nee. Ja, Danke. aber Weltmeister sind wir geworden auch. Ja. Das erste Mal. Auf jeden Ja, Alter, wie Rahn das geschossen hat, richtig fett. Der hätte eigentlich müsste er schießen und er hat einfach auch geschossen. Genau Ja, da als er müsste man musste. eigentlich müsste man einen Film von Was? drehen, finde Ja, ich. lass mal machen. Ja. Irgendwie alle coolen deutschen Schauspieler irgendwie, die wir in ein paar Jahren haben, wenn man einen Film machen will. Ich habe gehört, so ein Schweiger ist gerade auf dem aufsteigenden Ast. Ja, aber der ist gerade noch im Kindergarten, keine Ahnung was. Achso, ja, okay, das habe ich Und überlesen. ich habe irgendwie, geht der gerade noch zum Logopäden, damit er irgendwie später auch mal deutlich reden kann. Toi, toi, toi, lieber Till, dass daraus mal was wird. Nee, wird nicht. Kann man das nicht essen oder was? Sorry. Spoiler. Das wäre cool, wenn das irgendwie sein Signature-Spruch wäre. Und auch cool Ja. wäre so ein Sidekick. So ein blonder, jüngerer Er dann. hatte doch mit Matthias Schweig. Achso, oh fuck. Oh, Oh, jetzt man. checkt man, dass wir keine Sorry. Zeitreisenden sind. Komisch, wer hätte das gedacht? Oh, wollen wir mal Hotdog im Kino Oh, gucken? was ist denn Hotdog? Deren neuer Film. Wobei der nicht Ja, so okay. scheiße aussieht wie der Rest. Immer noch relativ scheiße. Und vor Oh, allem Til hast du die Schweiger. Vorschau gesehen? Weiß ich gar nicht. Oh, irgendwann lief das im Kino. Vor Star Wars oder so. Also. Was lief im Kino? Star Wars, irgendwas, was in 20 Jahren, glaube ich, kommt das groß Ach raus. so. Irgendwas mit Märchen und Weltraum, Oper oder sowas. Hey, Star Wars lief schon letztens jetzt der hier. Wer nennt er sich noch? Oh, hier. Der mit Darth Vader und so, der Der eine erste, da mit mit der Darth Wüste. Vader. Fuck, wie nennt er sich noch? Eine neue Hoffnung. Ja. Genau, kann sein. Ist Ja. er so? Also ich glaube, Okay, dann war der das. der kommt jetzt in 20 Jahren raus. Also wenn wir jetzt gerade so tun, als wären wir 1954, dann kommt der, glaube ich, in 20 Jahren raus. Ach so, okay, dann hat der Okay, Schweiger auch nicht dann gewonnen. ist Til Schweiger, glaube ich, auch noch ganz weit weg. Oh, vielleicht hätten wir es verhindern können. Ja, wahrscheinlich. Aber hätten wir nicht so einen sexy Taxifahrer bei Top Stimmt. Chef Surprise gehabt. Das ist auch seine beste Rolle. Da finde ich es ganz geil. Was? In der Rolle finde ich ihn halt wirklich auch überzeugend. Weil Ja. Taxifahrer nun mal keine guten Schauspieler sind. Aber Also so in Anstand, diesem Ladies. Hotdog oder so, so Bullshit, ey. Aber was mich auch nervt, sind dann so auf YouTube oder so, sind dann darunter immer Kommentare. Wir nehmen einfach deutsches Kino und schieben es woanders hin. Deutsche Filme sind immer so scheiße. Und keine Ahnung, das ist halt Bullshit auch. Also es gibt genauso viele Au. amerikanische Scheißfilme und es gehen halt ja anscheinend in Deutschland immer noch so viele Leute rein und finden es gut, dass es immer so weitergeht. Und niemand denkt, okay, jetzt müssen wir mal andere Filme machen als irgendwie Boah, ich habe Keimer, letztens, Schweine und so. ja, ich war mal wieder auf, war mal letztens auf der Facebook-Seite von Til Schweiger und die Kommentare da, boah, ihr passt so gut, also, boah, du Matthias Schweighöfer, ihr passt so gut zusammen, mach doch bitte noch so einen Film wie Kein Ohrhaar, Ja, so Wir lieben bitte. dich und, also, oh Gott, naja, Ja, die ist üben auch das mein sein, ne? Lieblingsfilm, glaube ich. Nee, meiner zwei auch kriegen, fand ich ein bisschen Okay. besser. Nee, Zollkücken ist mir ein bisschen zu versaut, Ist ehrlich das gesagt. mit Welcher ist denn das, Also, wo ganz am Anfang Knurrbartchen? Deswegen ist es eigentlich mein Lieblingsfilm. Ja, die Hotte. Süße Also, Nora. ja. Die ist aber ganz cool. Ich verstehe auch nicht, warum die Ja, mit Matthias ich finde die auch Schweighöfer cool. und Til Schweiger abhängt. Ich weiß auch nicht. Also, Matthias Schweighöfer nehme ich. Boah, beste Rolle bei Vorstadtkrokodile. Oh, das habe ich nicht geguckt. Kennt das überhaupt noch Ich habe das irgendwer? Buch Ich damals weiß nicht. gelesen. Kenn das noch, Das ja. war voll cool. Best Vorstadtkrokodile. Time. Das war so, das war dann die wilden Kerle. Als Ja. die nicht mehr cool genug waren, War mussten sie das sich was nicht mit anderes dem, im aussuchen. Film Genau. war doch der Schlagzeuger irgendwie von den Killerpilzen? Hat der nicht den Typen im Rollstuhl gespielt? Ja, das kann gut sein. Und Smudo hat den Vater gespielt. Ja, genau, Schlagzeuger der Killerpilze. Ja. Das war auch noch was. So Easy. Apollo 3 und sowas. Doch, das Von war denen hatte das. ich, glaube ich, mal eine, früher Apollo eine. 3 war doch sogar der Titelsong dann, glaube ich, oder nicht? Zu irgendeinem Film, Das zu weiß irgendeinem ich nicht. Vorstadtkrokodile-Film. Dann kam dieses: Du hast das Zeug zum Superhelden. Genau. Aber die gibt es immer Die noch. Killerpilze gibt es quasi wieder. Die haben neulich irgendwie so einen Kinofilm gehabt. Oder kommt noch. Okay, Okay. krass. Okay, ich kriege irgendwie Dann nichts mit. nee, die waren auch voll das unterm Radar. habe ich auch nicht Aber ich glaube, das tut denen auch so ganz gut für die. Ich glaube, die sind herzlich glücklicher und machen das, was ihnen gefällt und haben die Community, die ihnen ganz nah ist und sind nicht mehr so im Mainstream. Weil die haben wohl 2015 so eine große Crowdfunding-Kampagne gehabt, lese ich hier gerade. Ich weiß Crank. nicht, aber ich finde den Namen immer noch witzig. Ich würde den an deren Stelle würde ich den auch nicht Naja. ändern, glaube ich. Aber du stehst dir da. Hey, hatten die überlegt, den zu ändern, Ja, oder? auf jeden Fall. Ich glaube, dieses Album Invasion der Killerpilze von 2006, das hatte ich, glaube ich. 2006 schon. Da war 2006, Deutschland Alter. nicht Das Weltmeister. ist ja gar nicht mal so lange her. War da Deutschland schon geteilt Nee, dann? gerade nicht mehr eigentlich. Ah, gerade nicht mehr. Okay, ich Ja, habe ein ja. bisschen durcheinander gekommen. Ja, der 30-jährige Krieg ist auch Ja. gerade vorüber. Zumindest. Ja, Ja. wie lang ging der denn so ungefähr? Weißt du, so 30 Tage? Dann, ich bin jetzt auch übrigens Protestant, ne? Also Katholizismus ist nichts mehr für mich. Da war so ein Typ irgendwie, Okay. der hat ganz lole Sachen irgendwie an irgendeine Kirchtür geklebt. Hab jetzt keinen Bock mehr auf. Ach stimmt, Okay. da haben wir doch Trompete gespielt, oder nicht? Da haben wir doch in Alter, 500 Jahren Trompete gespielt. das Raumzeitkontinuum bricht gerade, glaube ich. Alter, ich glaube, gleich sind wir Ja. wieder in der Singularität angelangt. Multiversen-Anomalie tritt hier gleich auf. Oh, das hatten wir neulich in der Vorlesung, dass. Was? Was Ja, studierst du? wirklich. Raumzeit? Wirklich. Ich studiere quasi Raumzeit-Kontinuum-Studies. Und wir hatten einen Dozenten, der uns so Techniktheorien vorgestellt hat. Und eine davon war von einem Typen, ich glaube, aus dem 18. Jahrhundert oder so, irgendwer, der aus Deutschland nach Amerika ausgewandert ist. Und hatte halt so ein Bild von dem in seine Präsentation, die halt hinter ihn an die Wand geworfen wurde, hat er halt gezeigt. Und der Typ auf dieser Zeichnung sah halt ihm so krass ähnlich einfach. Nur ein bisschen längere Haare, so der gleiche Bart, Nase, Kopfform irgendwie. Und alle haben das gecheckt. Das war wirklich nicht so wie jemand, der denkt, er sieht aus wie Ryan Gosling, weil er irgendwie sich schön fühlen möchte. Und dabei sieht er gar nicht so aus. Sondern es war wirklich eindeutig so, dass der ganze Hörsaal das gecheckt hat, dass dieser Typ aus dem 18. Jahrhundert und der Dozent, der gerade über den Typen aus dem 18. Jahrhundert redet, sich extrem ähnlich sehen. Und alle haben angefangen zu lachen. Ich habe auch erst ein bisschen gelacht. Und ich war aber direkt auch ein bisschen geschockt, weil ich halt dachte, Zeitreisen sind möglich. Also ich dachte mir, wenn der halt aus Deutschland nach Amerika ausgewandert ist, dann könnte es ja echt sein, dass unser Dozent in ein paar Jahren irgendwie durch einen fiesen Unfall in einer Raumzeitanomalie in das 18. Jahrhundert zurückkatapultiert wird und muss sich dann halt da ein neues Leben aufbauen. Und dann Wahrscheinlich, weil wandert er. Und dann Ja, wandert er könnte nach Amerika passieren. aus und stellt eben gerade diese Theorie auf, über die er dann früher in der Zukunft einen Vortrag gehalten hat. Ich mache hier gerade krasse Handgesten, habe nicht gecheckt, dass das nicht so viel bringt. Aber Das hast du ernsthaft in dem Moment gedacht? ich war halt wirklich gerade ein bisschen geschockt. Alle anderen waren voll am Lachen und ich war Aber es voll gibt auch so, immer diese what the Bilder mit fuck? den. Das ist wirklich der Beweis für Aber es gibt auch Zeitreise. diese Bilder mit den Prominenten. Es gibt auch immer diese Bilder mit den Prominenten, wo auch ganz viele Prominente halt mit so alten Leuten, also mit so historischen Gemälden nebeneinander gestellt werden, die Ja. so mega aussehen wie die. Also ich glaube bei. Ich weiß jetzt Ich kein glaube, so Beispiel Jennifer aus dem Lawrence Kopf, gibt es zum aber. Beispiel. Oder die Theorie, dass Keanu Reeves ein Vampir ist und unsterblich. Und Elijah Wood, bei dem ist es Genau. auch echt krass. Elijah Wood, ich glaube, 20 war dabei Herr der Ringe. Und jetzt neulich habe ich diese Dirk Gently's Holistische Detektei auf Netflix, der spielt auch mit. Und der sieht 1:1 so aus. Bisschen mehr Augenringe und Bart. Aber ich habe gegoogelt, wie alt der jetzt ist. Der ist 36. Deshalb wirkt, der sieht immer noch so aus. Der spielt halt immer noch so irgendwie Mitte-20er-Rollen. Du, das ist bei Eminem Ja. genau das Gleiche. Ja, aber Das ist schon ein bisschen gruselig. zu Mitte 20, zu Das Mitte ist. 30 ist auch nicht so ein krasser Unterschied. Danach geht's bergab. Ja, und davor geht's bergauf. Ja. Berghoch, wenn man so Berg richtig. hoch. Ja. Ja, hoffentlich, sonst hat Tito ja ein bisschen Pech gehabt. Okay. Okay. Ich wollte nur wissen, ob der Dozent danach drauf angegangen ist, dass alle am Lachen waren. Ach so, ja, ein bisschen, weil er das nicht gecheckt hat und war ein bisschen verunsichert und dann hat sich wirklich eine erbarmt und die hat ihm das gesagt, dass er so ein bisschen ähnlich aussieht. Und dann war er so ein bisschen, okay. Und dann hat er halt die nächsten Techniktheorien von den anderen Leuten gezeigt und da hat er auch immer Bilder von den Personen und da hat er immer gesagt, ja, gucken Sie mal hier, dem sehe ich zum Beispiel gar nicht ähnlich. Und er meinte zum Ja, Beispiel, okay. hey, das stimmt überhaupt nicht, der hat eine viel höhere Stirn als ich, Sie müssten mal Ihre Beobachtungsgabe schulen. Das war sehr cool. Okay. Gut. Kann das ja auch so gut Ja. beweisen, selber beurteilen. Ja, weil man sich so oft sieht. Und wenn man sich sieht, auch krass, sieht man sich ja falsch. Weil man Ja. sieht sich ja nur im Spiegel. Und das ist ja gar nicht die Version, die die anderen von einem Naja, oder sehen. vielleicht mal auf dem Foto, aber das ist wirklich Ja, aber auf seltener. jedem Foto denke ich mir, Moment mal. Ja, weil man Genau, sich immer ja. so, hä, wer ist dieser Junge da? Ja. Ja, weil man sich nie von der Das Seite auch, sieht im ja. Spiegel, ne? Ich glaube, das ist einer, also, ich glaube, das ist schon einer der Hauptgründe, warum man nur den Kopf gerade hat. Und man, natürlich Ja. spiegelverkehrt, das ist auch ein großer Faktor. Aber dreht es nicht, wenn man ein Selfie macht? Dreht es denn nicht das immer so andersrum? Danach? Ich glaube schon. Nee? Ja? Nö. Bin mir nicht sicher. Nee. Nein. Das ist wie ein Spiegel. Weiß ich gerade auch nicht. Das. Kameras funktionieren doch eigentlich Komm. auch anders als ein Spiegel, Ausprobieren. oder nicht? Ja. Hm. Ja. Du, aber wenn ich jetzt, ne, wenn ich jetzt den Arm nach vorne nehme und den auf dem Bild sehe, dann ist der, wenn ich den rechten Arm hebe, ist der. Okay, wenn ich den linken Arm hebe, dann ist der auf dem Bild auch Aber links. auch, Also, mach das ist jetzt wie mal ein ein Foto und Spiegel. guck dir das Foto an. Käse vor Podcast, der Fotopodcast. Ja, auf meinem Foto. Ja, klar, auf dem Foto, Ja, als ob wie das jetzt gesagt, nochmal bei ja, mir aber das umdreht. Keine ist Ahnung. irgendwie dreht er, glaube ich, auch. Ja. Hm. Mir ist noch was anderes zu Zeitreisen angefallen. Und zwar, Stephen Mysteriös. Hawking hat mal eine Party für Zeitreisende geschmissen. Und es ist niemand gekommen. Und das war für ihn der Beweis dafür, dass Zeitreisen unmöglich sind. Weißt du, sonst wäre ja jemand gekommen. Weißt du, er hat die Party veranstaltet. Oder halt dafür halt mega medialen irgendwie Aufruhr gemacht. Und hat quasi darauf gehofft, dass in ein paar hundert Jahren oder wann auch immer jemand quasi Archive studiert und sieht, Stephen Hawking hat eine zeitreisende Party geschmissen. Ich habe Bock Lass mal hin auf da. Bier, auf 100 Jahre altes Bier und mal hin. Ja. Und ist niemand gekommen, also. Und was wäre, wenn da jemand gekommen wäre, der das einfach nur so zufällig mitgekriegt hätte und Ja, nicht das ist zeitgereist wahrscheinlich, ich glaube wäre? nämlich auch, dass das der Haken ist. Dass das, und auch ein bisschen arrogant. Also dem sagt ja keiner, dass er ein Arschloch ist, sonst ist man hier diskriminierend, weil er im Rollstuhl sitzt. Aber ich glaube, der Haken ist ja, dass er davon ausgeht, dass seine krasse Party-Einladung auch in ein paar hunderttausend 100 Jahren noch Jahren Bestand hat, ja. Im Gedächtnis ist, im historischen Gedächtnis, dass da auch Leute hinwollen. Und vielleicht schmeißt er auch Ja, ich einfach glaube, das wäre eigentlich das Scheiß-Partys. Problem. Ja, Vielleicht ist oder die das. Mucke einfach Kacke oder so und jeder weiß das in Wissenschaftlerkreisen Nee, und da nicht will genug niemand los auf hin. dem Dancefloor. Die Gegenstudie wäre also, wenn Stephen Hawking eine Party schmeißt, die nicht für Zeitreisen ist, kommen da überhaupt Leute? Weil Genau. das musst du erstmal vergleichen. Der kann ja auch nicht mehr das Tanzbein schwingen, das ist ja auch ganz unten. Da stolpert man über dem Dancefloor, ne, über den nächsten Rollstuhl, das ist auch Und ganz schlimm. Karaoke geht auch nur, wenn du Rap text. Boah. Ja, oder er macht Okay. Daft Punk. Okay. Okay, Der ist eigentlich Daft Punk. Weiß man ja nicht. Vielleicht ist Stephen Hawking auch in der Klar. Zeit gereist. Ja, Wow, weiß man, wer jetzt Daft wird's Punk zu ist. krass. Weiß man, wer Daft Punk ist? Ja, sicher. Achso. Weiß man, wer Crow Warte. ist? Crow. Ich glaube, den Namen kennt man bei Crow, Mann. Ich glaube, der hat auch mal Ja, ein Bild Crow von hat sich mal. in der Zeitung mal gepostet. Krass. Ohne In der Zeitung Maske. gepostet. Ja. Ja. Oh, egal. Ja, in der Zukunft. Du. Boah, erstmal Daft Punk so falsch geschrieben, wie man es so falsch schreiben kann. Ah, okay. So, das ist einmal Guy Manuel de Homem Christo und Thomas Bangalter. Jetzt Ah richtig ja, das gut. wusste ich sogar. Erstmal richtig deutsch ausgesprochen, obwohl es bestimmt Thomas Französisch Bank, Alter. Das klingt jetzt eher spanisch, ehrlich gesagt, aber macht nichts schön. Thomas. Ja, aber das sind doch Franzosen, Mann. Paris geboren und in Paris Nee, geboren. klingt für mich nach Spanien, ehrlich gesagt. Okay. Paris? Ja, Paris, Spanien. Wer Haben die weiß das sich nicht? dann direkt im Krankenhaus kennengelernt? Hey, das ist doch jetzt hier mit der EU hier, das ist so ein Abkommen, was sie geschlossen haben. Dafür, dass jetzt Barcelona abgegeben wird, wird Paris in Spanien eingegliedert. Und die Das ist doch tauschen? ganz Ja. logisch. Ja, Ja. genau. Also, nee, Katalonien wird eigenständig und Paris wird spanisch. Und Frankreich, ja, Aber ist Frankreich. Barcelona Frankreich nicht bleibt in Frankreich, ne? Katalonien? Aber ohne Paris halt. Frankreich ist eh im Moment eine Übergangssituation nach dem Zweiten Weltkrieg. Du, das gibt's ja eigentlich gar nicht mehr. Nur das so, Gehört ja eigentlich noch ne? zu Deutschland, ja. Genau, das wollten die nur nicht direkt an Deutschland annektieren, weil das wäre zu auffällig. Und deswegen, Und ja. was ist. Also dann wird Frankreich Deutschland und Paris wird Spanien. Richtig. Nee, nicht alles. Also Elsass-Lothringen wird natürlich wieder deutsch. Er ist doch sowieso, oder nicht? Oh. ja, oh. Genau, Saarland wird dann auch eigenständig. Da habe Die ich nichts drei gegen. Leute, Das okay, ja. können wir mir aus Okay, gerne. mal gegen das Saarland gehatet wird. Also die drei Leute und die 50 Ziegen, ja, Ich glaube, okay. ich war noch nie in Sa im Saarland. Sei froh. Ich glaube auch. Also, Warum? Da werde ich zu ich bin befürchten. ebenfalls für die Grenzen noch von 1871, aber ohne das Saarland. Weißt du, dann tauschst du quasi Ja. Elsass-Lothringen gegen das Saarland. Und Preußen, ne? Also mit hier Großpreußen Ja, sozusagen. auf jeden Fall. Aber was ist Aber mit. Österreich Ungarn gehört da nicht zu, ne? Was ist mit Gibraltar? In dieser Spanien-Frankreich-Deutschland-Tauscherei. Weiter bleibt so. Aber seit dem Brexit. Aber vielleicht wird Gibraltar sonst französisch. Da können ja die Franzosen, die auf den ganzen Kack keinen Bock haben, nach Gibraltar. Das Ist ja finde genug ich Platz gut. eigentlich. Das ist eine gute Idee. Ja, das könnte echt gut Die sein. wollen ja auch keinen ausschließen. Ja. Ja. Ja, und dann, weiß nicht, Marokko da vielleicht Mekka? Aber die United nicht zu melden, ne? Nee, nein, dann kommen ja die ganzen Flüchtlingsströme aus Europa nach Marokko. Ja, Ja, du, weil hier einfach das die Kacke am Mittelmeer, Dampfen alle ist mal und alle zurück. keinen Plan mehr haben, in welchem Land sie gerade wohnen. Du, aber meinst du, das finden die gut? Dann, Ich glaube, die ja, beschweren ein irgendwann so. bisschen. Obergrenze. In Marokko dann, wo war die Silvester? Wenn dann die ganzen, wenn dann die ganzen Mitteleuropäer kommen und irgendwie an Bahnhöfen die Frauen belästigen. Ja, hey, was anderes machen die Europäer ja auch eigentlich. Ich glaube, Die fucking barbarische Banden. Mitteleuropäer. Ja, barbarische vergewaltigende Banden. Ne? Das sind alles Diebe. Wenn ein Mitteleuropäer irgendwie am Bahnhof an mir vorbeiläuft, ich taste direkt alle Hosentaschen ab, ob alles noch da ist. Ich traue den einfach nicht. Ich taste auch gern von anderen Leuten die Hosentaschen ab, um dann ob Von alles da ist. außen oder innen? Ja, also wenn noch was da ist, dann von Okay. innen gerne auch, aber sonst Und da wäre es, freuen glaube sich ich. aber dann auch immer alle, ne? Ja. Ja. Mehr oder weniger. Also teils, teils. Also schon recht genau 50-50, würde ich sagen. Ja, ich will natürlich keine Statistiken, sind alles, ne, wie nennt man das? Hier, schwarz, nee, Quatsch, egal. Was wolltest du Okay, sagen? so viel dazu. Simon ist jetzt ja nicht da, aber wollen wir Simons Kategorien trotzdem machen? Wer hat gesagt, das ist Simons Kategorie? Das Achso, sind unsere weiß Kategorien. ich auch nicht. Okay. Unsere Kategorien. Simon hat sie letztes Mal so toll angekündigt. Guilty Pleasure. Oh, ich hatte sogar was, aber es mir entfallen. Hatte ich Wir was? können ja auch, wir können es ja ausweiten seit Oh, nee, Silvester. hatte ich nicht. Ja, nee, ich hatte einen sogar diese Woche, um genau zu sein, gestern. Okay, dann haut ihr raus und Ja, ich höre kurz nicht zu und überlege mir in der Zeit ein. das Warum? ist Du eigentlich musst keine schon zuhören, Zuhörer. sonst ist Aber lame. dann kann ich mich nicht Das ist eigentlich kein Guilty konzentrieren. Pleasure, das ist eigentlich nur mega Okay. weird. Ich bin dabei. Ja, Finn, hau raus. So, auch nicht ernst gemeint, aber das Fälle gestern wurde veröffentlicht, dass hier Juliana heißt sie, glaube ich. Das war irgendwie eine Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin, irgendwie die erste Transsexuelle oder sowas. Die hat jetzt ein eigenes Playboy-Cover. Das ist dein Das ist ganz komisch. Das ist, Alter. Du hast dir einen Playboy gekauft? Nein, das war in den Nachrichten. Aha, okay. Aber das war ein Joke. Deswegen sage ich ja, das war Okay. ein Joke. Nein, ein richtiges Guilty Pleasure habe ich nicht. Ja, das ist lame. Malte, hast du Okay, was? du Ja. zuerst. Ich war richtig Bonze gestern und war mega im Stress. Also ich war um 8:20 Uhr in der Uni, obwohl ich am Tag davor um ich glaube bis halb zwei, also halb zwei nachts in der Uni war und dann war ich halt um 8:20 Uhr wieder da. Boah, das Ich Streber, Alter. musste halt meinen Scheiß fertig kriegen. Und um 14 Uhr war die Abgabe und ich war halt schon ein bisschen gestresst, wenn man das so sagen kann. Ich hatte dann innerhalb von nicht mal 6 Stunden noch ein Modell fertig gekloppt und ein ganzes Plakat gemacht. Wir mussten also eine Hausanalyse machen und das war irgendwie mega stressig. Also ich hatte mit dem Modell schon angefangen und alles ist auch gut geworden und keine Ahnung, aber es war halt mega stressig. Auf jeden Fall wollte ich dann noch ein Element rot machen und also hatte es alles zusammengebaut, habe dann aber nicht darüber nachgedacht, dass es vielleicht bevor ich es zusammen mache, bevor ich zusammenklebe, rot anmale und musste mir dann schnell was überlegen und habe es erst dann mit Stiften probiert, sah alles scheiße aus. Auf jeden Fall bin ich dann schnell in den total überteuerten Schreibwarenladen gelaufen, also wirklich gelaufen, ich war noch nie so schnell da drin und wieder raus. That's what she said. Meine einzige Verschnaufpause an diesem Tag war die halbe Minute an der Kasse, die ich anstehen musste. Und habe mir dann für fucking 10 Euro Edding Sprühfarbe gekauft. In Rot. Ich habe so weh getan, aber musste sein. Und ist jetzt auch ganz gut geworden. Aber der ganze Raum hat danach mega nach Sprühfarbe gestunken und keine Ahnung. Ich bin da bei wahrscheinlich 10 Gehirnzellen einmal geworden wegen den Dämpfen, aber Wie viel hast du denn noch? Zwei? Drei? ja, zwei. Aber ist immerhin gut geworden, aber es tat mir schon leid um die 10 Euro. Vor allen Dingen brauchte ich halt so wenig von dem Zeug. Das Du musst musst du halt einfach jetzt schon. alles, alle Projekte, die du jetzt irgendwie baust, musst du halt rot machen, damit sich das halt irgendwie lohnt. Oh ja, genau. Also, falls ihr rote Sprühfarbe braucht, Und ich bin sonst? euer Mann. Hey, oder kannst du einfach ein bisschen Graffiti Ja, genau, ich spray jetzt einfach. machen, Das ist eine ja? gute Idee. Ich habe halt rote Farbe und weiß. Ja, da kann man schon, holst du Andere noch Sprühfarben schwarz und habe dann ich kann nicht. man coole Motive an die U-Bahn-Unterführung eurer Stadt zeichnen. Ich glaube, ehrlich gesagt, setze ich mich einfach auf den Marktplatz und sprühe dann da so ein bisschen so, mach so Delfine in In Sonnenuntergang Rot oder und so. Das Weiß, kommt bestimmt mal nice. richtig gut an. Ja. Ich bin natürlich nur in Rot und Weiß, ja. Ja, Aber. ich würde einfach, ich würde in den Karlsdom gehen und dann dort ein bisschen den Altar so ein bisschen rot färben. Ich meine, Ja, genau, Gold ja. ist ja eigentlich nicht so nice, ne? Rot ist doch viel nicer. Ja, also da freuen sie sich bestimmt, wenn ich ein bisschen an Ja. Dom sprühe. Ist ja nur Weltkulturerbe. Stört ja nicht. Nö, das stört nicht. Und sonst stellst du es einfach irgendwo ins Regal bei euch in der Wohnung, lässt es ablaufen und ziehst einfach aus. So mache ich das auch Genau. mit meinen Handyrechnungen. Die lasse ich Das einfach geht gut. irgendwie Aber das ist mir ehrlich gesagt für die 10 liegen. Euro dann doch ein bisschen zu schade. Ja, so mal Nee, da raus. also ich habe jetzt auch einen Getty-Flasher Ach gefunden. so, oh krass. Also wenn wir jetzt ein bisschen länger machen, also das kennt ihr alle schon, die Story, aber Ihr alle, du ja, musst ja an die ich bin ja anderen die Leute Treppe. denken. Genau, nee. Ihr kennt ja meine Fälle. Okay, also ich bin, hab mir gedacht, ich versuche mal, ich arbeite ja in der Bank und da haben wir unten eine Schließfachanlage und da habe ich mal versucht, ausprobiert, wie dick die Wand denn dazu ist. Bin ja erstmal die Treppe halt kopfüber runtergepurzelt und war dann, ja, hab mir den Kopf gestoßen und meine Hand Gott sei Dank nur geprellt, aber das war echt eine Tortur. Erstmal schön bestimmt 7 Stunden, also nicht am Stück, aber 7 Stunden insgesamt im Krankenhaus gewesen, wegen Verdacht auf Bruch, aber Gott sei Dank nicht. Das war so Kurzform davon. Bin kein guter Geschichtenerzähler. Und das war so geil, dass es ein Guilty Pleasure ist. Ja. Nee, das war so geil, dass es nicht gebrochen war, dass es ein Guilty Ach Pleasure so, ist. ja, und dann okay. konntest du nicht Auto fahren, konntest dich schalten und hast dir deswegen einfach einen Automatikwagen gekauft. Das wär ein Guilty Genau. Pleasure. Das wäre die Ja, das Definition Geld, von was du mir per Guilty PayPal geben wolltest, hast du aber nicht gemacht. Jetzt bin ich darauf sitzen geblieben, ey. Ja, ärgerlich. Nur weil du dein Doodle nicht erstellen konntest. Okay, ja, hau raus jetzt. Ich habe so ein halbes Guilty Pleasure, weil es seine Funktion komplett erfüllt. Ich kann momentan nicht so geil einschlafen. Keine Ahnung, von Fester und Co. ist mein Schlafrhythmus irgendwie noch ein bisschen kaputt. Aber es läuft. Wo warst du, Wo, Silvester? wo. Wo? Aber dabei hilft mir jetzt ein ziemlich dummes Format irgendwie von den Rocket Beans, was halt so kurz nach Mitternacht irgendwie läuft. Und zwar ist das erwachsene Männer hören Jan Tenner. Und Jan Tenner ist quasi sowas wie He-Man oder sowas. Das ist so eine Hörspielserie von vor, keine Ahnung. Das ist halt schon echt alt, so auf der Höhe, aber auf der Höhe so von Hörspielen. Und es ist ein Internetsender mit Bild. Das heißt, die Moderatoren sitzen auf der Couch und hören ein Hörbuch, ein Hörspiel. Und dabei kann man sehr gut einschlafen. Aber manchmal will man auch die Hörspiele dann weiterhören. Das ist dann ein bisschen kontraproduktiv, weil die so scheiße sind manchmal. Weil du hast einfach diese Mechanismen, die in Hörspielen einfach scheiße sind, weil du nicht siehst, was passiert. Das ist jetzt in jedem Hörspiel so, aber da ist es halt extrem, weil das ist so ein Science-Fiction-Ding und die müssen ja irgendwie immer beschreiben, was passiert, wenn die irgendwie in Weltraumschlachten sind. Und da ist immer so eine Figur, das ist natürlich auch dann wieder eine Frau, die halt keine andere Rolle ausfüllt irgendwie, als dazu da zu sein, oh, jetzt schau doch da, sie fliegen direkt auf uns zu. Oh nein, sie laden ihre Waffen. Und das ist halt so übelster Bullshit, weil das sehen alle und nur sie sagt es die ganze Zeit. Oh. Erstmal mit Ja, Lichtgeschwindigkeit genau. reinfliegen. Bam, Alter. Aber es ist so, Pech, oh, Junge. da kommt jemand auf uns zu, der einen Bart und eine Brille und eine Mütze und einen Spazierstock trägt. Oder am Anfang des Hörspiels müssen sie ja irgendwie immer Revue passieren lassen, was in der Folge davor passiert ist. Und dann erzählen sie immer so, ah, erinnern Sie mich nicht daran, wie ich damals dann noch irgendwie die Aliens im Alleingang besiegen musste. Und das war doch richtig schwierig. Und dann erzählt er halt, obwohl er es nicht hören möchte, erzählt er immer komplett die Handlung aus dem Teil davor noch danach. Und das höre ich mir ganz gerne an, obwohl es scheiße ist. Und das ist für mich immer noch im Sinne eines Guilty Pleasures. Vielen Dank. Krass, ich habe das krasseste Guilty Pleasure, meine Arbeit. Oh. Oh, Oh, das geht hier in okay. philosophische Gefilde, ey. Das Bitte? geht hier in philosophische und gesellschaftskritische Gefilde eines Karl Marx. Scheiß Kapitalismus. Sagt der Bäcker. Okay. Der Bäcker. Der Bäcker. Der Bäcker. Scheiße, ich habe nur 6 Berliner verkauft, du oh Junge. Wie ist es eigentlich, Bäcker? Müssen sie auch noch, oder allgemein Gastronomen, die arbeiten ja, um ihre Familie zu ernähren. Und das im doppelten Ja. Sinn. Das ist ja richtig krass. Krass. Ja, mega deep. Da Holy hätte man nie shit. drüber nachgedacht. Ja, wäre auch unnötig gewesen, darüber Deswegen nachzudenken. höre ich jetzt auch direkt wieder auf. Oh, ne. Boah, Alter. Denn Gedanken sind im Bäm, Junge. Podcast auch nicht so geil. Da ist gerade ein Hubschrauber explodiert bei Avatar. Achso. Avatar läuft übrigens immer noch. Ja, du sicher. Du weißt, wie lange der Scheißfilm dauert? Ich dachte halt, du hättest den ausgemacht vor der Aufzeichnung. Ne, ich guck den ohne Ton gerade. Ich kenne den Film ja. Ja, so wichtig Okay. sind die Dialoge da, glaube ich, auch nicht. Nö. Und bei den meisten Sachen ist ja eh So. Untertitel, weil die in dieser Navi-Sprache sprechen. Von daher. Stimmt. Das Wichtigste ist eh, dass blaue große Leute ihre haarigen Stecker in Tiere stecken. Keine Ahnung. Macht Was? Tilo auch manchmal, klar. Okay. Ja, Tilo ist auch groß und blau. Zumindest am Wochenende. Ja, weiter im Text. Okay. Haben wir es wieder. Musik der Woche. Musiktipps der Woche. Oh, ich habe sogar zwei diesmal an der Zahl. Ich habe auch zwei. Ja, wir haben noch Okay. Zeit. Wir haben noch locker Zeit. Ja. Wer beginnt? Ich habe nur einen. Dann Ich habe fängt ihr an. eineinhalb. Okay. Schon älter, aber immer noch nice. Und ich habe es jetzt so für mich entdeckt, wiederentdeckt. Es gibt so einen Remix von DJ Snake davon. Talk Talk von George Ah, Maples, das ist gut. weil Der ist DJ cool, Snake heißt es dann nur noch ja. Talk, Talk ja. und es ist dann featuring George Maples. Aber ich finde das Original von ihr sogar Ach besser. so. Das neue Talk ist Album ist ja auch auf nice. Encore drauf, ne? Genau. Talk ist auf DJ Snakes letzte Platte drauf. Oder Hast du das erste nicht auch, sogar? die. Ja, hat mir irgendwer Nettes zum Geburtstag geschenkt. Ich Ja, weiß ich nicht weiß wer. Krass. Eigentlich ein ziemlicher Spaß. Nö, das würde ich nicht sagen. Eigentlich schon voll der coole Typ. Egal. Nee, auf jeden Fall. Talk Talk ist ziemlich nice. Das kann ich empfehlen. Ach so, und was mir gerade einfällt, ich habe heute das neue von Mö und Diplo Oh, das ist gehört. cool. Ich habe gerade vergessen, wie es heißt. Das ist ganz cool. Das ist Weil ganz das Video cool, ist aber ganz es ist cool. halt. Weil die da Genau, zusammen das Video da ist wirklich sind. cool Richtig gewesen. witzig. Ja. Kann man empfehlen, aber ist jetzt nichts Nee, Aufregendes. ist halt Diplo. Aber Talk Talk, Ist halt so ein Flop. Diplo-Standard-Lied, Ja, wenn er mit genau. einem Bill was macht. Ja. Genau. Nö, ich habe mir letzte Zeit sehr oft Kann ich reden, ich esse angehört, Ah, sehr gut. nachdem wir das in der Silvester-Playlist gehabt haben. Mega witzig. Und was jetzt am 5. Januar rausgekommen ist, von Ikali und Zoo ist Blame. Das ist auch ganz nice. Von iCarly. Nee, Ikali, iCarly, also geil. Ekali. Okay. Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Ikali, Ikali, keine Ahnung. Oh, das ist mir ja gezeigt. Oh, höre ich mir nachher mal an. Ich drifte dann ein bisschen weg von der Elektroschiene, weil Mach das. ich was. Ich habe was zum Nachdenken. Ein bisschen was zum Runterfahren, ein bisschen was zum Entspannen. Ein Hörbuch, Mark Tenner. Hannah Montana. Ja, Nein. Den gesamten Soundtrack zu High School Musical 3. Nein. zum Nachdenken, genau. Genau, einfach mal das Hirn ausschalten, ein bisschen entspannen. Die Seele baumeln lassen und ein bisschen tanzen. Irgendwann müssen wir mal so eine High School Musical Spezialfolge machen, denn über den Film habe ich noch sehr viel zu sagen. Wir können Ich. ja hier statt 5 Minuten Harry Potter Podcast können wir ja Bitte fünf nicht. Minuten. Es gibt auch so Podcasts, die sich dann einmal die Woche irgendwie oder einmal im Monat den gleichen Film angucken und dann reden sie drüber. Oder einmal in der Woche die gleiche Serienfolge. Wie heißt der noch? Das hattest du erzählt. Es Egal. gab Last September in Monaco von The Changeman und Florentin Genau, das Will. meinte ich. Habe ich nie Aber angeguckt. auch die haben das Konzept eigentlich nicht erfunden. Das ist, glaube ich, ein neuseeländischer Podcast oder so, Okay. wo die irgendwie einmal im Monat Kindsköpfe 2 geguckt haben oder irgendwie sowas. Oh Gott. Das wird, oh nee. Gehen wir also in die Singer-Songwriter-Richtung, und zwar zu Damien Rice, ein irischer Singer-Songwriter, den ich noch gar nicht kannte. Aber er ist so quasi, wenn man Ed Sheeran eigentlich cool findet, aber nicht die Musik macht gerade, dann kann man sich Damien Rice ganz gut anhören. Ist ein bisschen traurig. Also da muss man sich auch nicht schämen, wenn man ein bisschen Pipi in die Augen kriegt. Und zwar geht es um den Song The Greatest Bastard. Bastard. Bastard. Keine Ahnung. Und wenn man dann zu down ist, dann kann man sich von Moop Mama Wunderheiler anhören. Vom roten Album. Das kannte ich bisher noch gar nicht so richtig. Aber es ist fett. Von Mama, finde ich, habe ich mir letztens auch öfters das mit dem Pfeffer irgendwie, ich weiß nicht wie genau wie das heißt, das was du da auch eingestellt hast, das ist auch ganz Wo der nice. Pfeffer Das wächst. kannte ich noch gar nicht vorher. Genau, das kannte ich gar nicht. Ja, ist aber auch nicht so, Ne, das gar nicht mehr stimmt. so untraurig. Und ich habe mir heute mehr Menschen angehört, das ist ja eigentlich schon voll Ja, das ist gesellschaftskritisch. richtig deep. Ja, das ist Ja. geil. Wir hatten heute Oh, mit den Flüchtlingen. in Musikwissenschaften haben wir heute Intros analysiert. Und da habe ich auch die ganze Zeit an Prokrastination von Moop Mama denken müssen, weil das, ich finde das als Konzept, finde ich das eines der besten Intros überhaupt so, weil es einfach länger ist als der Song danach. Wenn man das ganze Lied dann nochmal als Intro für Lösch das Internet ansieht. Stimmt, ja. Ah, ergibt dann auch zusammen voll viel Sinn. Wenn du das Internet gar nicht hättest, wenn du es löschen würdest, dann würdest du nicht so viel prokrastinieren. Krank. Oh, Ich habe jetzt das Album gecheckt. Leute! Und Leute. die sind gerade im Studio und zu diesem Ja, Zeitpunkt habe ich auch gesehen. Habe ich auch gesehen. produzieren die ein Auf neues Facebook, Album. ne? Ja. Und es soll, glaube ich, noch Ja. dieses Jahr sogar schon rauskommen. Dieses Jahr, ja. Ich meine auch. Ja, Haben die naja, doch auch dieses beim Jahr ist Konzert ja gesagt, jung. Ach dass das so, dieses Jahr rauskommen soll. bin ich aufgepasst. Glaube ich. Ja. Mensch. Sonst noch krasse Geschichten zu Ja. erzählen? Musiktipps sind durch. Ich habe noch was eingefallen. Glaub nicht, ne. Ah, nee, komm, können wir es auch Warte, lassen jetzt. Ist auch lang genug gewesen hier. ich überlege. Nö, eigentlich Ich habe dir für nicht. Nö. Vorsätze fürs neue Jahr. Kann man ja jetzt doch sagen. Ist ja scheißegal. Keine Mehr neuen. Sp Voll. Ja. Mehr Sport, mehr. Immer noch die vor 5 Jahren? Nein. keine Ahnung. Mehr Sport, mehr Saufen, mehr Sex. Ich finde sowieso nichts. Also mehr Saufen vielleicht schon, aber sonst nicht. Deswegen mache ich zum Beispiel keine Neujahrsvorsätze. Das wird dann eh nichts. Genau. Achso, jetzt Man kommt, soll ja deswegen keine mache ich keinen Versprechen Sport. machen, die man nicht einhalten kann. Von daher mache ich mir auch nie welche. Mein Neujahrsvorsatz ist, irgendwann mal die Folgen hier hochzuladen. Und dann ergibt das nämlich auch alles einen Sinn. Damit haben wir den Bogen gespannt von der Entschuldigung, dass noch keine Folge online ist, zur, keine Ahnung, wo der Bogen aufhört. Krass, Alter. Tja. Nicht schlecht, der Zeitreise, Bogen. Kontinuität. Boah. Shit. Das ist sehr schön. Ja, ich habe mich in der Formulierung verrannt. Merkt man so gar nicht. Das ist auch. Ich hätte es einfach dabei belassen und nicht gesagt, dass ich weit von der Bogen Ja, aber ich habe aufhört. den Bogen angefangen und Bogen geht halt über mehrere Sachen eigentlich. Ja, aber als wär er halt so Das groß, ist dass ich nicht so wüsste, ein. wo der aufhört, So so ein hinterm krasser Horizont Bogen. erst. Hinter Horizont. Okay, das reicht Ja. schon. Okay. Neujahrsvorsatz. Dann hoffe ich, dass bis nächste Woche wieder lustiger Shit passiert. Wieder Leute fast aus ihren Wohnungen geschmissen werden, damit sie lustige Sachen in den Schränken und Regalen der Gemeinschaftsküche finden. Wünsche eine gute Woche. Ja, hoffentlich. Als ob ihr euch aus der Wohnung geschmissen hättet, ihr einfach nicht mehr gepustet bei euch. Nee, nee, nee, nee, nee, die haben schon gedroht, dass irgendwie dann Fo Fotos zur Hauptverwaltung weitergeschickt werden und regelmäßige Okay. Kontrollen Ach, und so. krass, Ist okay. Richtig schon, ist ja gut, dass ich jetzt schon eine Zusage für eine neue Wohnung habe. Aber davon rede ich irgendwann anders ein bisschen mehr. Krasser Cliffhanger. Und, wollt ihr Tschüss sagen? deep. Nö. Nö, tschüss.